Modus nicht mehr Dispo. Bandito, Rino, Scheine, Dribbeln, Ronaldinho. Nur noch Studio, lass ein Spielo. Aufstieg, Modus, Lucio, Loco, Fresh, Calito.